vom Mars erreichen die Erde. Geschickt hat sie der Erkundungsroboter Curiosity, der erst vor wenigen Tagen auf dem roten Planeten gelandet war. Die farbigen 360-Grad-Panorama-Fotos sollen in den nächsten Tagen ausgewertet werden. Sie sollen klären, ob es früher Leben auf dem Mars gegeben haben könnte. Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Musikern gestärkt. Wer unberechtigt Musik bei einer Online-Tauschbörse einstellt, muss damit rechnen, dass der Provider seinen Namen und die Anschrift preisgibt. Damit hatte die Klage eines Unternehmens Erfolg, das die Musik von Xavier Naidoo vertreibt. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Fischer Kleidung, dem Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischer Kleidung in Schweighausen. Hallo liebe Autofahrer, die Straßen sind frei. Meldungen über Staus oder Behinderungen liegen zur Stunde nicht vor. Von dem her weiterhin gute Fahrt. Mein Name ist Volker Frank und jetzt viel Spaß mit Charlie 2000. Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten.

auf geht's nach Schwimmer. Party Wochenende. Yeah. iRadio. iRadio. It's summertime. Okay. Up the hottest beats in the mix. Yankees Mashup Volume 3. So kommen nach Schwärmer. Carly Rae Jepsen. Und Depeche Mode. Der Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. Hey, hey. Yeah.

Oh, ist ja echt die Härte. How do you do, ladies and gentlemen? Oh, Kacke. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ohr. Da fällt einem doch nichts mehr ein, nach Jama. Bon Jovi, Bloodhound Gang, Survivor, alles drin. So macht Party mal richtig Spaß wieder. Oh, schauen wir mal kurz in die Mails. Huhu, Charlie, sonnige Grüße aus Roses, Spanien. Schickt hier Yvonne, Harry, Marie-Sophie und Emily. Hätte noch Musikwünsche, Ärzte oder Locomotion. Aber meine Ärzte, ganz klar. Yes, rocks. Ja, ja, ja. Alles klar, Ärzte, Spezial. Ich rufe sie an, 2000 Mädchen. Wir haben Freitag, 19:40 Uhr. Willkommen, Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Und ich grüße alle ganz herzlich, die draußen im Freien in der Sonne sind. Sau, was ist, Sohn brennt, ein Frischzapft im Mast, im Radio, da macht's erst dann Spaß. Ah, und hier eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Okay.

an den Turntables Rock DJ Eric Boy. Die Black Magic Rocknacht mit Hitradio Ohr. 17. August ab 20.30 Uhr in der Lagerhalle bei der A5 Ausfahrt Ettenheim. Eintritt frei. Sommer. Sonne. Arschbombe! Mittelbadische Presse TV ist auf der Suche nach der gewaltigsten Arschbombe der Ortenau. Rein in die Badehose und mitspringen. Jetzt in vielen Freibädern der Region. Der Arschbombenkönig freut sich über einen 200-Euro Einkaufsgutschein bei Sportkuhn in Offenburg. Alle Termine und die coolsten Arschbombenvideos jetzt auf mittelbadische-presse.tv. Sie suchen Spiel und Spaß, Billard, Internet-Lounge und neueste Spielautomaten, aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino in Offenburg. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. Zweimal in Offenburg, Marlenerstraße und Werner von Siemensstraße. Magic Casino. Hitradio Ohr lädt ein zu der Sommerstrand-Location Boot in Gengenbach. Direkt an der Kinzigbrücke, Parkplatz Flößermuseum. Genießen Sie spannende Weine und leckere Cocktailklassiker im Sand- und Liegestuhl. Samstags mit wechselnden DJs für eine sommerlich entspannte Atmosphäre. Kinzigboot vom 25. Juli bis 28. August. Montags bis samstags von 18 bis 23 Uhr. Sonntags schon ab 11 Uhr. Weitere Informationen unter hitradioohr.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's wieder ab wie gestern im Codex Nachtschwimmer. 5 vor 12 heißt die, das Thema heute. 5 vor 12. Und das geht folgendermaßen. 5 Freunde müsst ihr sein, Nachtschwärmer. Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, hat 50 Euro Freiverzehr. Ja, das muss ich wiederholen. Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, hat 50 Euro Freiverzehr. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Und der Sommer bleibt heiß und wie Beach Deco Outdoor Chill Out Beach Pool Area. Ab 23 Uhr Live-Übertragung direkt aus dem Club hier bei Hitradio. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag die zweite Schaumparty im Codex. Der Sommer bleibt heiß, Beach Deco wiederum, alles wie gehabt. Schaumparty, extra Schaumbereich. Wer also nicht drauf steht, kann auch in anderen Bereichen tanzen. Merry Music Floors. Beach Outfit erlaubt und erwünscht, Nachtschwimmer. Codex Club in Aachen. Wow. Dann sollte man sich den 18. August vormerken, Nachtschwimmer. Alle Geburtstagskinder, die im April, Mai, Juni Geburtstag hatten, erhalten 25 Euro Freiverzehr. Samstag, 18. August, April, Mai, Juni geborene, 25 Euro Freiverzehr, Ausweis mitbringen. Alles klar, super, Dankeschön. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnsshow. Charlie ist heute wieder im Radio. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen! Ja, ist ja der Wahnsinn! Wahnsinn! Denn jetzt kommt's knüppeldick! Knüppeldick! Knüppeldick! Lauter! Das ist doch echt beknackt! Jetzt machen wir 80er Spezial! Fast voll ab! Voll die 80er! Geil! Langweilig! Wow, cool! Aber,

Genau 20 Uhr. Willkommen Nachtschwärmer. Auch die alle, die im Freien sind, für die haben wir jetzt was Spezielles. Heiß, sehr heiß. Hitzefrei für alle. Freitag. Sommer, Sonne, Spaß und Supermädels. Chaos in der besten Zeit des Jahres. Turbo-Gags und Jagd nach Sex. Das macht jeden fertig. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, dass ich mich Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Ja, aber wo Schuhverkäufer ist noch gar nicht hier. Auch Glück ist Geschick. Meine Nervensäge. Hoffentlich bleibt er weg heute. Ja, wir haben 20:07 Uhr. Willkommen, Nachtschwimmer. Al, ich muss dich übersehen haben. Irgendwie bist du mir nicht aufgefallen. Grüß dich. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen. Charlie wird alt. Na ja, genau so ist es. Freust du dich? Alles klar bei dir? Warum musste ich dich kennenlernen? Das war des Schicksalsfügung. Aber du bist so gut drauf heute. Also, wie ich vorhin schon sagte, ich habe euch was Tolles mitzuteilen. Was denn? Ab morgen werde ich nicht nur Schuhe verkaufen, ich werde auch Damenhandtaschen verkaufen. Nein! Grundschulabschluss macht sich jetzt langsam okay, das war auch nachgeholt vom vergangenen Freitag. Da hat er nämlich keinen Freestyle gebracht. What it is, so I just get it in. What's more for you to see it on my ring? In the place to be, and just got to have that. Won't get back cause I'm smack wet. Never too low, I'm just getting clever. Gotta get it back. One, two, three, four. Let's go, the weekend is up. Friday. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday. I can't believe. pouring a coat of paint to make it a Thunder Road. Oh yeah? You guys ain't thinking about changing your mind, are you? No way. Good, there's a reason for pinks. Nice job. Bobby, she got a friend. Dankeschön, das war ein kleines Dirty Dancing Spezial. Ist der Gaga? Ja, das kannst du laut sagen. Gut drauf, jeden Freitagabend. Hit Radio Ohr. Wunderbar. Und wir gehen jetzt ganz kurz in die Werbung nach Tremor. Da bin ich aber gleich wieder da. Nicht aufs Klo gehen. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Garbo, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Achern. Ihr Bestpartner, Schuhhaus Butz in Achern, Hauptstraße.

wer sich nur zugeschaltet hat. Ihr seid vollkommen richtig. Hier geht's mit Power ins Wochenende. Ganz klar. Wer war schon im Film Ted? Ted. T-E-D. T-E-D. Ja, okay. Donner, war dies fürs Leben, richtig, Johnny? Auf jeden Fall. Die doofe Witzecke zum ersten heute um 20.32 Uhr. Ein Mann sagt zu deiner Frau, ich weiß gar nicht, wieso du einen BH trägst. Du hast doch gar nichts, was du da hineintun kannst. Darauf die antwortet die Frau, ja, du trägst ja auch eine Unterhose. Vermutlich, weil da auch nichts drin ist. Yay! Okay, Ruhe. Haben wir einen? Ja. Du, Ege, und warum ist eigentlich deine Verlobung mit Karin in die Brüche gegangen? Na, nur weil ich sagte, dass ihre Strumpfhose Falten hätte. Aber das ist doch keine Beleidigung, doch. Sie hatte nämlich gar keine an. Oh, das ist ja wieder toll. Hier geht's mit Power und viel Spaß ins Wochenende. Lauter. Das ist doch echt beknackt, dennoch irgendwie cool. Das gibt's nur bei Radio O. Ohne Rücksicht, ohne Kompromisse. Also gut drin, gut dran, gut drauf. Kleines Rock-Spezial gefällig? Ja.

Rüsselsheim. Die Opel-Aktionsmodelle gibt's jetzt mit Preisen zum Abfahren. Zum Beispiel der Opel Astra. Sieger im Dekra-Qualitätsreport 2012. Mit MP3-Radio, Klimaanlage und Zentralverriegelung schon ab 13.990 Euro. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Jetzt live bei allen teilnehmenden Opel-Partnern oder unter opel.de. Opel. Wir leben Autos. Maximum Clubbing. Die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Sie suchen Spiel und Spaß, Billard, Internet Lounge und neueste Spielautomaten, aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino in Offenburg. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. Zweimal in Offenburg, Marlenerstraße und Werner von Siemensstraße. Magic Casino. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Die Opel-Aktionsmodelle Corsa, Astra und Meriva mit Preisen zum Abfahren. Du sippst umher und hörst immer nur das Gleiche. Deine Lieblingssongs brauchen einen neuen Anstrich. Du willst die angesagtesten Beats aus den Clubs? Dann komm mit auf die Decke. Nix Pix, das Picknick mit den Beats. Anschalten und am Körbchen horchen. Nix Pix, das Picknick mit den Beats. Live mit DJ Nick Rivers. Jeden ersten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr und nur bei Hitradio Ohr. Präsentiert von Tim's Steakhouse in Ohlsbach. Auf offenem Feuer gegrillte Steaks zaubern ein Geschmackserlebnis der Extraklasse. Lassen Sie sich begeistern. Timsteakhouse.de. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, La, Kehl und Aachen. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute heißt 5 vor 12. 5 vor 12. So heißt das Thema der Party, nämlich 5 Freunde müsst ihr sein. Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr einläuft und zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Heute Freitag, genau, macht Schwärmer. Einlass 22 Uhr. Der Sommer bleibt heiß, auch im Codex. Beach Deko, Outdoor, Chill Out, Beach, Pool, Area. Immer noch der Pool ist da. Ab 23 Uhr nach meiner Sendung kommt ja die Live-Übertragung direkt über Hitradio. Ab 16 mit Formular. Da, da, da. Hey, ja. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag die zweite Schaumparty im Codex. Schaumparty. Und das macht so richtig Spaß, da kann man sich im Pool dann abkühlen. Ab 16 mit Formular morgen. Also, und wer nicht auf Schaum steht, es gibt genug andere Floors, wo kein Schaum ist. Ganz klar, Nachtschwärmer! Codex Club in Aachen. In Aachen. Heute in einer Woche Spring Break Party. Miss Wet T-Shirt Wahl. Mit Preisen. Erster Preis 100 Euro. Und dann gleich den Samstag vormerken, Samstag 18.08. im Codex. Geburtstagskinder vom Monat April, Mai, Juni sind eingeladen. Da gibt nämlich jeder Held 25 Euro Freiverzehr, wer April, Mai, Juni Geburtstag hatte. Ist doch klar, hä? Der Sommer bleibt heiß. Dankeschön, das war Codex Spezial. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Der Action-Sommer. Ab in den Sommer. Gigantisch, eh? Flo Rida und Genesis, man glaubt es kaum. Es war lange zurück mit meinem Freund Al hier. Aber war wieder weg, er hat einen Six, zwei Sixpacks hat er sich geholt. Oh, das wird der heißer heute wieder. Al, was ist jetzt wieder? Vorher hast du ja behauptet, ich werde alt und du wirst auch alt, oder? Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen. Charlie wird alt. Ja, aber du auch, Al. Ich will dir mal den Alterungsprozess erklären. Oh nein. Ich war auch mal ein junger Mann. Oh nein. Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Ja. Warf die Dunkelheit ihren roten Schatten über das Land. Der rote Schatten. Hallo, roter Schatten, sag mal was. Al sieht sich nachts sehr viele Sexfilme an. Oh. Atmosphäre und Leben pur, jede Woche bei 2000. Echt ein Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu.

or just a week. You know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how we go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, forget. I don't wanna throw it all away. I might be shy on the first day. What about the next day? Ja, nach schon mal freitags ist der liebe Charlie ab 19 Uhr hier bis 23 Uhr. Nicht immer allein, weil ist immer einer dabei, er kennt ihn ja. Er auch. Warum musste ich dich kennenlernen? Er bereut schon wieder. Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Ein Lied, das euch gefällt. So, Remix Nummer 3. Carly Rae Jepsen. Yeah.

Hey, sexy, you gotta shake. Shake, shake, shake. You gotta sexy shake, shake, shake. You gotta sexy shake, shake, shake. You gotta sexy shake, shake, shake. You gotta sexy shake, shake, shake. You gotta sexy shake, shake, shake. You gotta sexy shake, shake, shake, shake, shake, shake. Ja, DJ Antoine Spezial gerade. One, two, three, shake, shake, shake, you got a sexy shake, shake, shake. Die doofe Witze, genau, Schwimmer. Shake, shake, you got a sexy shake, shake, shake. Eine Frau, die einen Mann bei einer Party auf der gegenüberliegenden Seite dauernd beobachtet hat und der ist ihr unangenehm aufgefallen, geht zu dem Mann hin und sagt zu ihm, wenn Sie mein Ehemann wären, dann würde ich Ihnen Ihr Getränk vergiften. Darauf der Mann, ja, und wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich sogar trinken. Nee, was ist das schön, ja. Falsche Taste gedrückt, ja. Unterhalten sich zwei Männer. Meint der eine, meine Frau sagt, ich bin ein schlechter Liebhaber. Aber hey, ich finde, das kann man in 30 Sekunden nämlich überhaupt nicht entscheiden. Ja. Ah ja, genau, Leute. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Du Arsch. Ich kämpfe für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehörte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Denn er float wieder wie dieser Ho war und außerdem baut er die Beats. Das ist ich. Und dieser Typ hier vergleicht sich mit Chazy und scheißt auf die Blazy, denn ich häng ab mit Rockstars genauso wie AC. Chill im Bett mit einer Chick, die sieht aus wie die Sis von Beyoncé. Doch eigentlich geb ich einen Fick auf Frauen wie ich. Das mit den Chicks tut mir leid, es war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Ina? Und sie schreit, ich heiße Easy. Ah, doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zahlt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist auf und vorbei, bleib Easy. Wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und einen Leihwagen will, er schießt. Ja, doch das will ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau, denn davor hau ich ab und sing Runaway wie easy. Und dann lauf ich und lauf ich, wohin ist noch offen, am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington. Hey DJ! Was geht hier vor sich? Where's the beat? Hast du irgendwas genommen, hä? Give me a fat beat! Yes, rocks! Ja, ja, ja. Fight. Ja, TNT Spezial. Ja. Yeah. Yeah. Hier geht's mit Power ans Wochenende nach Schwermann. Und mein Freund Al Bundy, seines Zeichens größter damischer Verkäufer aller Zeiten, hat wieder eine Weisheit, die er von sich geben will. Seit es die Menschen gibt, gehören Weiber und Schuhe zusammen. Immer Schuhe. Immer Schuhe. Ja, Al, bleib ruhig. This is the Minimix. There are stars, there are superstars, and there are legends. Ja, die Kalirie Jepsen, die tut's mir an. Ich hab noch was von der. Jetzt probieren wir was aus nach Schwärmer. Aufgepasst! Ich will das nur kurz anspielen über die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt nach Schwärmer. Dieser Freitag ist die Härte der Action-Freitag.

Spring Break Miss Red T-Shirt Wahl. Erster Preis 100 Euro. Da gibt's was zu sehen. Hoffe ich doch. Ja, ganz klar. Und auch wieder Beach Deko, Pool Area und so weiter. Und am Samstag, den 18.8. Codex Club in Aachen. Also morgen in einer Woche die Massengeburtstagsparty. April, Mai, Juni Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Und das gilt bis 1 Uhr. Aber Ausweis nicht vergessen. Ohne Ausweis geht's nicht. Codex-Club.de schaut, da könnt ihr noch mehr sehen. Ja! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Hier ist Ihr Radiopsychiater. Nicht schon wieder! Moment, was? Sie haben richtig gewählt. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Tonight's Entertainment is being brought to you by a DJ who is more than the proverbial newt. Das ist ja unglaublich! Jetzt machen wir mal ein kleines 90er-Spezial.

Mehrere Music Floors gibt es. Beach Outfit erlaubt oder sogar erwünscht. Not Trimmer. Ja. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche. Im Codex. Spring Break Party. Und Wahl der Miss Wet T-Shirt. Erster Preis 100 Euro. Und so weiter, zweiter 50. Und auch immer noch Beach-Deko da, ganz klar. Und weil wir schon dabei sind, Samstag, 18. Geburtstagskinder, Massengeburtstag. April, Mai, Juni Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen, diese Aktion gilt bis 1 Uhr an dem Tag. Samstag, 18.8. April, Mai, Juni Geborene. Also ihr seid dran, Nachtwärmer. So, Dankeschön, das war fürs Codex. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Show the lights that stop me. Hier geht's ins Wochenende. Und willkommen bei Charlie 2000 und bei Hit Radio. Sommer macht einfach Spaß. Heute scheint die Sonne wieder wie gemalt. Das Programm, das euch gefällt. Das ist schon was.

Ja, Nachtschwimmer, es gab eine Medaille für Germany. Die Heidler hat eine Bronze bekommen. Gratulation. Ganz toll. Ja, endlich. Das war höchste Zeit. Gold ist doch völlig überholt. Unsere Kunden wollen Keramik. Und deshalb gibt es jetzt von ERGO Direkt die Zahnzusatzversicherung, mit der Sie rundum geschützt sind. Auch vor hohen Kosten. Privatpatient beim Zahnarzt. Mehr Infos auf ergodirekt.de. Pack it up, pack it in, let me begin. I can't no win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, funky better back up. Try and play a run and you're the whole group will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling. Monsters of funk, found someone's fucking drunk. Now I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks. Feeling funky, amps in the trunk. And I got more rhymes than this cop's got a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got rocks from the kids on the hill. Plus my mom and my pops. I came to get down. So get down your seat and jump around. Stepping on me, you'll get burnt. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle, bring a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do. To the death, trying to step to me, you take your last breath. I got the skill. House of Pain und Beethoven, ah, das passt ja wieder wie die Faust aufs Auge. Die doofe Witze-Ecke. Jump up, jump up and get down. Get down to the funk, to the wig out, step to the fan, then cause I'm here. Oder muss ich erstmal einen Spruch ins Kinzigtal loslassen? An die vielen Landwirte. Ein Bauernspruch. Streichelt beim Melken der Bauer die Kuh, gibt sie einen Liter noch dazu. Ja, genau. Hallo Kinzigtal, hallo grüne Wiese, alles klar. So, die doofe Witze-Ecke. Mustafas Frau Aise, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, bringt den Müll herunter. In den Hof. Sie wirft den Müll in die Mülltonne und dabei rutscht ihr versehentlich der Hausschlüssel aus der Hand in die Mülltonne rein. Und das ist eine große Mülltonne gewesen. Sie bückt sich ganz tief rein, es haben nur noch die Füße rausgeguckt, um ihren Schlüssel zu suchen. So, ich muss den anderen Dreck reinmachen. Hier ist noch Handarbeit bei mir. Also hat sich in der Mülltonne reingebückt und ein Jugoslawe sieht das, er steht gerade in Nähe, geht zu Aise, schiebt ihren langen Rock hoch und nimmt sie von hinten. Als Mustafa, der Mann von Aise, das von oben vom Fenster runter sieht, macht er das Fenster auf und ruft runter: Ey, was tust du ficken, meine Frau? Der Jugoslawe lässt sich nicht stören, schaut hoch und ruft zurück: Wieso, du schmeißt du weg? Ist doch noch gut. Wieso, du schmeißen weg? Don't stop

dein Zimmer. Aber hier unten ist es kalt und dunkel. Aber es ist doch nur für eine Nacht. Wir haben einen besseren Platz. Baladins Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Direkt in der City. Parkplätze und WLAN kostenlos. Baladins Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Okenstraße 15 bis 17. www.baladins-hotels.com. Fragen Sie auch nach unseren Firmentarifen. Rüsselsheim. Die Opel-Aktionsmodelle gibt's jetzt mit Preisen zum Abfahren. Zum Beispiel der Opel Astra. Sieger im Dekra-Qualitätsreport 2012. Mit MP3-Radio, Klimaanlage und Zentralverriegelung schon ab 13.990 Euro. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Jetzt live bei allen teilnehmenden Opel-Partnern oder unter opel.de. Opel. Wir leben Autos. Einkaufen direkt beim Erzeuger. Knackige Äpfel, feine Liköre, edle Obstbrände und vieles mehr. Alles direkt in Armbrusters Hoflädele, dem Obst- und Ferienhof in Gengenbach-Reichenbach. Wir sind montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr für Sie da. Oder unter hoflädele.de. Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Die Opel-Aktionsmodelle Corsa, Astra und Meriva mit Preisen zum Abfahren. Braukultur der Ortenau. Ein Bier aus der Familienbrauerei Bauhöfer. Ausgezeichnet mit dem Bundesehrenpreis in Gold. Mit den unverkennbaren Bierspezialitäten. Seit über 150 Jahren in der guten Gastronomie zu finden und in der Region zu Hause. Jetzt aktuell 0, Ulmer, das alkoholfreie Pilsener. www.ulmer-bier.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja. Es ist schon geöffnet in Codex ab 22 Uhr. Heute heißt es nämlich 5 vor 12. 5 vor 12. 5 Freunde müsst ihr sein. Jede 5er-Gruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt nach Schwemmer, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Ach, das ist mal eine richtige Partygrundlage, oder? Das sehe ich mal so. Und der Sommer bleibt heiß, auch im Codex. Der Sommer bleibt heiß und sowas von heiß. Deswegen Beach-Deko, Outdoor-Chill-Out, Beach. Der Pool ist auch noch da, die Pool-Area draußen. Was will man mehr? Von nachher, kurz nach den Nachrichten, kommt ja die Live-Übertragung. Genau. Codex. Morgen Samstag. Connection complete. Schaumparty. Schaumparty. Yeah. Die zweite Schaumparty im Codex, die erste war ja der Überhammer und deswegen hat man gesagt, komm, wir machen noch eine und wem das nicht so gefällt, ist ja in der Meerebereiche, der hat mit dem Schaum gar nichts zu tun. Ab 16 mit Formular, morgen Samstag auch wieder 22 Uhr Einlass. Ja, Codex genau. Wow. Heute in einer Woche, Freitag 17. Spring Week Party. Unter anderem eine Misfit-T-Shirt-Wahl. Ein T-Shirt und Wasser darüber. Ja, ihr kennt ja das. Erster Preis 100 Euro und so weiter. Das heute in einer Woche. Codex Club in Aachen. Morgen in einer Woche am Samstag 18. Alle Geburtstagskinder vom Monat April, Mai, Juni sind eingeladen. Die erhalten nämlich 25 Euro Freiverzehr. Das ist auch eine super gute Partygrundlage. Ja? Ausweis mitbringen und diese Aktion gilt bis 1 Uhr. Absolute Spitze! Ja! Der Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. letzten 10 Minuten sind angebrochen. Volle Power. Jetzt gebe ich nochmal richtig Gas nach Werner. Auf geht's. Heute geben wir Gas. Volle Power. Volle Power. Volle Power. Volle Power. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. I dream so sind wieder Diskussionen im Gang, Nachtschwärmer. Mit wem? Ja, mit dem Schuhverkäufer natürlich. Was gibt's? Immer noch sauer auf mich? Ja. Du hast mich mit deiner Tochter wieder mal nicht weggehen lassen, Al. Das stinkt mir jetzt langsam. Darf ich dir mal einen Rat geben? Ja. Vergeude keine Gedanken an Dinge, die du nicht hast. Eine gute Beziehung, schöne Haare, eine Begabung, ein Körper. Denk stattdessen an Dinge, die du wirklich hast. Was Und wenn denn? Du das tust, dann sag es mir, denn für mich ist der absolute Fehlerzeiger. Du kannst mich mal, ja. Friday's here, people. Friday night is... Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday! BBC Radio Friday night. Langsam findet doch sein End. Und die Nacht. In der Kärntner Straße, da singt einer Blowing in the Wind. Hat ein grünes Reckerl an, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer. Wochenlang steh ich schon da, wochenlang glaub ich mir an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. doch es ist so narrisch werden. Keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur. Ich frag mich, was ich da tue. Ja, ich will heim. Nach Fürstenfeld. Dankeschön an alle. Das war's mit Charlie 2000. Und der Heiko Meier hat gemailt, da gibt's keine Playlist für diese Sendung. Leider nicht, lieber Heiko. Da gibt's eine Szene, da muss hin. Was wir wollen, das sollen sie schreien. Wer kann die Szene gestohlen bleiben? Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der Dirndl an zum Rhein mit mir. Schwarze Lippen, kleine Haar. Da kannst ja Angst im Weg vor. Sag mal doch los! Ich fühl mich da so allein. Brauch keine große Welt. Jo, mei. Für die Fahrt nach Fürstenfeld. Juhu. Hey, hey, hey. Niemals spür ich mehr in Wien. Wien hat mich gar nicht verdient. Ich spür höchstens noch in Graz. Die Nabelkirchen und die Nats. Ich brauch kein Gürtel, ich brauch kein Ring. Ich will zurück in den Semmering. Ich brauch nur das allen ein schönes Wochenende. Für die Fahrt nach Fürstenfeld. Alles Gute, bis nächsten Freitag. und Bronze gewonnen. Beide sprangen 5,91 Meter. Besser war nur der Franzose Renaud Lavieni. Bronze im Olympiastadion holte auch Hammerwerferin Betty Heidler. Zuvor hatte der Langstreckenschwimmer Thomas Lurz Silber gewonnen. Über die 10 Kilometer lange Strecke war nur der Tunesier Oussama Melouli schneller. In der ARD sagte Lurz: Ich meine, wir haben im Langstreckenschwimmen nur eine Möglichkeit, also wir haben nur eine olympische Strecke. Das macht es natürlich noch umso schwieriger, aber klar, ich wollte schon hierher kommen und gewinnen. Aber mit einer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen muss man auch zufrieden sein, denke ich. Nach den Enttäuschungen der Beckenschwimmer in der ersten Olympiawoche war das die erste Medaille für den deutschen Schwimmverband. Das Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz steht auf der Kippe. Denn Schweizer Banken helfen möglicherweise deutschen Steuersündern dabei, ihr Vermögen in andere Länder zu retten. Das von Berlin und Bern vereinbarte, aber noch nicht ratifizierte Abkommen würde so unterlaufen. Steuerfahnder haben durch den jüngsten Kauf von Steuer-CDs entsprechende Hinweise erhalten. Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg wollen den Hauptstadtflughafen mit einer üppigen Finanzspritze unterstützen. Damit soll das Eigenkapital der Betreibergesellschaft erhöht werden, um die Zusatzkosten in Höhe von über 1 Milliarde Euro aufzufangen. Die Flughafengesellschaft hat nach den 2 geplatzten Eröffnungsterminen Probleme, Kredite von Banken zu bekommen. Staatliche Hilfen wären möglich, aber die müssen von der EU-Kommission genehmigt werden. Denn wird einem Unternehmen, egal ob staatlich oder privat, mit Steuergeld geholfen, ist es gegenüber der Konkurrenz im Vorteil. Der Wettbewerb wäre verzerrt. Es wird aber erwartet, dass Brüssel der Unterstützung zustimmt. Bis es soweit ist, müssen trotzdem Bankkredite her. Dafür wollen Bund und Länder mit einer